Barbican, Farrington, King's Cross, Euston Square, Great Portland Street, Baker Street, Edgware Road, Paddington, Bayswater, Notting Hill Gate, High Street Kensington, Gloucester Road, South Kensington, Sloane Square, Victoria. Lucy, 5,5 Jahre alt, im siebten Himmel auf Wolke 9 in der Circle Line mit diesem Song im Kopf und 550 Stücken Würfelzucker im Pferdefuttersack aus der Portobello Road. Ihr gegenüber Mr. Kite. Der Mann, der nachmittags im Herbst, im Indianersommer, in Kensington Gardens nachmittags Drachen steigen lässt. Mr. Kite, guter Freund von Murphy, der sein Leben lang Circle Line fuhr, bis Sam Beckett aus Dublin nach London kam. Mit ihren 550 Stücken Würfelzucker geht Lucy, 5,5 Jahre alt, auf die Reise. Mit der Circle Line bis Baker Street, dann weiter mit einem roten Doppeldeckerbus, dann weiter zu Fuß. Zum Zoo, wo sie die Tiere füttert und sich selbst. Schon sind sie alle in einem Boot auf einem Fluss. Lucys Arche, Arche Lucy auf dem Regentskanal, Mandarinenbäume, Zellophanblumen. Die Schaukelpferdtypen sitzen in einem Kaleidoskop und essen Puffreispasteten. Am Ufer halten mit quietschenden Reifen die schwarzen Taxis mit den Extraausgaben der Abendzeitungen. Aber Lucy steigt in kein Taxi ein. Lucy hängt immer noch auf Victoria Station rum. Lucy, 15,5 Jahre alt. Lucy an der Sperre, das Mädchen mit den Kaleidoskopaugen. Sie wartet auf den Mann, der sein Leben lang Circle Line fährt. Einmal muss er ja aussteigen und ihr sagen, wie die Sache aussehen wird. Ein Teil für sie, 19 Teile für ihn, denn er ist der Taxman. Nein, den meint Lucy nicht. Sie meint den, der wirklich nirgends rumhängt, den du nie triffst, der nie Pläne macht, der nicht weiß, was er will, der keine Ahnung hat, wo es lang geht, den meint sie. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Thank you. Aber der kommt nicht. Noch nicht. Der sitzt gerade in einem der alten roten Züge, irgendwo zwischen Bayswater und Paddington und träumt davon, ein Paperback-Writer zu sein. Lucy steht immer noch an der Sperre und träumt. Da quatscht sie eine an und erinnert sie an eine Verabredung, an die sie sich nicht erinnern kann. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Mittwochmorgen früh um 5 wolltest du deine Schlafzimmertür für immer hinter dir zumachen und abhauen, sagt er. Ich kann das einfach nicht mehr aushalten bei mir zu Hause, hast du gesagt. Jeden Sonntagnachmittag dieses Wiener Blut aus dem Radio. Lieber Franz, zum 65. Geburtstag wünschen Bruder Paul und die Schwägerin Danka, Schwester Wanda und Schwager Mitek, Schwester Martha und alle Nichten und Neffen, beste Gesundheit und Glück und Segen. Erinner dich doch, Lucy. Du hast immer wieder gesagt, die Szene bei uns zu Hause ist einfach zu kaputt, hast du immer wieder gesagt. Ich bringe das bald nicht mehr länger. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr hören, wenn die beiden anfangen, was sie alles für mich getan haben wollen. Niemand liebt dich so. Lucy schüttelt den Mann ab. Das ist doch bloß ein Bring-Down-Typ. Der wird sie noch von ihrer Wolke runterholen. Runter und in eine andere Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist nicht Lucys Trip. Sie steht mehr auf einem Hubschrauber von Translove Airways. Traum verloren, steckt sie sich noch ein Stück Tate & Lyle Würfelzucker in den Mund, überlegt, ob sie sich im Cameo Poli gegenüber von Victoria Station Lolita ansehen soll, weiß nicht, flippt einen Sixpence in die Luft, Regina Elisabeth Secunda di Grazia, Lucy geht ins Fotomaton und macht sich wie jeden Tag 4 kleine schwarz-weiße Quadrate für das große Fotoalbum, in dem sie, wenn sie 64 ist, auf die Suche gehen will nach der verlorenen Zeit. Als sie wieder rauskommt aus dem Fotomaton, steht da immer noch der Typ, der sie an die Verabredung erinnern wollte, an die sie sich nicht erinnern konnte, und sagt zu ihr, ich glaube, ich werde heute traurig sein. Ich glaube, ich werde heute traurig sein, sagt er. Aber Lucy, sie konnte noch nie Tränen sehen, kauft sich ein Ticket to Ride. She's got a ticket to ride. Während er da an der Sperre steht und Eleanor Rigby, der Fahrkartenknipserin, erzählt, was Lucy sagte, sie sagte, mit mir zusammenleben würde sie bloß von ihrer Wolke runterholen. Sitzt Lucy, Little Double Lucy, Big Double Lucy, Bonbon Lucy, 5,5 Jahre Lucy, LSD Lucy, 15,5 Jahre Lucy, sitzt Lucy in der Metro Lucy, längst wieder auf der Circle Line und wartet auf den Nowhere Man, der wirklich nirgends rumhängt. She got a good reason for taking the easy way out. Out. Sie hörten aus dem Archiv Lucy in the Sky with Diamonds. Hörspiel von Alfred Behrens. Es sprachen Alfred Behrens und Arndt F. Schirmer. Regie Alfred Behrens und Ulrich Gerhardt. Produktion Rias 1972.